Aus Glashimanglas gaben der Vorsitzende der thailändisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und der Abteilungsleiter für Sozialbildung des angolanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit allen Völkern jeweils eine Stellungnahme ab.